schnell in deine Klinik nach Danzig. Ich hab doch nur ein bisschen Techno gehört in der Bar 25. Der Doktor hat mir Pillen verschrieben, die soll ich nehmen jeden Tag. Doch ich bin bei den Alten geblieben, weil ich die einfach lieber mag. 1, 2, 3, die Sauna brennt. Party, Party, keiner pennt. 1, 2, 3, 4, 25. Nein, ich fahre nicht nach Danzig. Recht, das Problem ist nur, die Therapie geht mächtig in die Beine. Doch.